jetzt ist aber Schluss mit diesem Krach, weil ich sonst noch großen Ärger mach. Einmal leise sein, ist das so schwer? So geht das nicht weiter, es muss eine Lösung her. Ruhe, ich brauche meine Ruhe, sonst weiß ich nicht, was ich noch tue. So ein Lärm, so ein Getöse, das macht mich wirklich richtig böse. Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, wann hab ich endlich meine Ruhe? Ja, wann? Wann ist sie endlich friedlich und still? Kein lautes Gebrüll ist alles, was ich will. Es ist der Lärm vom Zoo hier nebenan, den ich ganz und gar nicht mehr ertragen kann. Ruhe, ich brauche meine Ruhe, sonst weiß ich nicht, was ich noch tue. So ein Lärm, so ein Getöse, das macht mich wirklich richtig böse. Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, wann hab ich endlich meine lang ersehnte, meine wohlverdiente, meine ganz entspannte, lieblich stille Ruhe? Ja, wann? Och.